Hallo Freunde, wollt ihr wissen, wer ich bin? Freunde, ich kann fliegen, hab Feuer in mir drin. Macht es euch doch bequem, wo immer ihr seid. Spitzt die Ohren, gleich beginnt's, jetzt ist es soweit. Hier kommt der kleine Drache Kokosnuss. Ich sende euch einen feurigen Drachengruß. Ich nehme euch mit in meine Abenteuer. Öffne meine Flügel und speie Drachenfeuer. Hier kommt der kleine Drache Kokosnuss. Ich sende euch einen feurigen Drachengruß. Ich nehme euch mit in meine Abenteuer. Öffne meine Flügel und speie Drachenfeuer. Auf der Dracheninsel, da bin ich daheim. Meine Freundin Mathilda ist ein Stachelschwein. Mein Freund Oskar ist ein Drache, der gerne frisst, weil er eben ein Fressdrache ist. Hier kommt der kleine Drache Kokosnuss. Ich sende euch einen feurigen Drachengruß. Ich nehme euch mit in meine Abenteuer. Öffne meine Flügel und speie Drachenfeuer. Hier kommt der kleine Drache Kokosnuss. Ich sende euch einen feurigen Drachengruß. Ich nehme euch mit in meine Abenteuer. Öffne meine Flügel und speie Drachenfeuer. Ingo Siegner, der kleine Drache Kokosnuss. Gelesen von Philipp Scheppmann. Die Dracheninsel. Die Erde ist eine Kugel. Eine nicht ganz runde Kugel. Nicht so rund wie eine Marzipankartoffel oder eine Rumkugel, sondern eher wie ein Kürbis. Und glatt ist die Kugel auch nicht, sondern etwas holperig. Wegen der Berge und der Täler, der Wälder und der Wolkenkratzer. Auf der Erdkugel gibt es so viel Wasser, dass nicht einmal 1 Milliarde Eimer reichen würde, um alles auszuschöpfen. Nicht einmal 1 Milliarde Rieseneimer würde dafür reichen. Das meiste Wasser ist Salzwasser und es heißt Weltmeere. Die Weltmeere sind so riesig, dass die Menschen noch nicht jeden Winkel darin erforscht haben. So gibt es mitten in den Weltmeeren auch heute noch Inseln, die kaum ein Mensch kennt. Auf einer dieser Inseln leben Wesen, von denen jeder schon gehört oder gelesen hat. Aber ob je ein Mensch sie schon gesehen hat? Wahrscheinlich nicht, denn diese Wesen verlassen ihre Insel nur sehr selten. Es ist die Insel der Drachen. Dort leben viele verschiedene Drachen. Manche sind sehr groß, so groß wie 20 Elefanten und so hoch wie 3 Giraffen. Andere sind nur halb so groß. Und wieder andere sind ziemlich klein, jedenfalls aus Drachensicht betrachtet. Und ganz winzige Drachen gibt es auch. Die größten Drachen sind die Meeresdrachen, denn im Meer ist genug Platz und da macht es nichts, wenn die Drachen sehr groß sind. Wenn sie nicht gestört werden, sind die Meeresdrachen sehr friedliche Wesen. Sie können tiefer tauchen als jeder Fisch, tiefer sogar als der Pottwal, und der ist der berühmteste Tieftaucher der Welt. Wie gesagt, der Meeresdrache ist sehr friedfertig. Allerdings gibt es 2 Dinge, die er überhaupt nicht mag: die große Seeschlange und kreischende Schiffsschrauben. Dann kann er sehr ungemütlich werden. Manche Drachen sind aber überhaupt nicht friedlich. Sie haben messerscharfe Zähne und fressen alles, was sie erwischen können. Diese sogenannten Fressdrachen sind sehr gefährlich. Und beinahe alle Lebewesen auf der Dracheninsel fürchten sich vor ihnen. Nur wenige Inselbewohner haben keine Angst vor den Fressdrachen. Die Feuerdrachen zum Beispiel, die haben überhaupt keine Angst vor den Fressdrachen. Feuerdrachen werden auch Königsdrachen genannt. Sie können nämlich nicht nur Feuer speien, sondern auch fliegen. Und schwimmen können sie auch. Feuerdrachen sind die friedlichsten aller Drachen, was ja klar ist, denn sie brauchen niemanden zu fürchten. Außer dem Höhlenungeheuer, das in den bösen Buckeln wohnt. Davon werdet ihr in diesem Buch noch mehr erfahren. Feuerdrachen fressen keine anderen Tiere, sondern nur Pflanzen. Und am liebsten fressen sie geröstete Kokosnüsse. Niemand weiß, wie alt ein Feuerdrache wird. Wahrscheinlich ururalt. Dass ein Feuerdrache ururalt ist, merkt man daran, dass seine Feuer- und Flugkraft nachlässt und seine Haut allmählich faltig wird wie zerknülltes Papier. Hier hört ihr den kleinen Feuerdrachen Kokosnuss und seinen Vater Magnus. Kokosnuss übt gerade das Feuerspeien. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, warum es ein ganzes Buch über den kleinen Kokosnuss gibt. Dieser kleine Drache ist sehr schlau, sehr mutig und vor allem sehr neugierig. Und wer schlau ist und mutig und neugierig, der erlebt eine Menge Abenteuer. Und über einen, der eine Menge Abenteuer erlebt, wird eben manchmal ein Buch geschrieben. Der Wal Kasimir. Das allererste Abenteuer. Eigentlich führen Feuerdrachenkinder ein ganz ähnliches Leben wie Menschenkinder. Auch sie müssen zur Schule, zur Flugschule und zur Schwimmschule. Wenn der Frühling die Insel mit einem Meer von bunten Blumen und dicken grünen Blättern überzieht, dann spielen Kokosnuss und die anderen Drachenkinder am liebsten Kokosnussbuhl. Dabei müssen sie nur aufpassen, dass die große Luzi ihnen die Kokosnüsse nicht wegschnappt. Luzi ist eine ziemlich verfressene Langhals-Dickbauchdrachin. Sie kann zwar nicht fliegen, aber ihr Hals und ihre Zunge sind so lang, dass sie Kokosnüsse direkt aus der Luft schnappen kann. Nach dem Frühling kommt der Sommer. Und der ist heiß. Die Feuerdrachen verbringen im Sommer die meiste Zeit am Strand. Entweder unter den Palmen oder am Wasser. Und weil die ganz großen Drachen nicht unter die Palmen passen, bauen sie sich schöne große Sonnenschirme aus Palmenblättern, damit sie auch Schatten haben. Im dritten Sommer seines Drachenlebens muss ein Feuerdrachenkind schwimmen lernen, ob es will oder nicht. Schwimmen ist eben wichtig und tauchen auch. Nur die ganz kleinen Drachen dürfen noch Schwimmringe benutzen. Nach dem Sommer kommt der Herbst. Er ist meistens ziemlich warm und auch ganz kurz. Ein kräftiger Wind fegt dann über die Insel. Im Felseichenwald, gar nicht weit von den Drachenhöhlen entfernt, fällt dann so viel Laub zu Boden, dass die Drachenkinder dort wunderbar Verstecken spielen können. Meist folgt dem Herbst wieder der Frühling, denn auf der Dracheninsel gibt es nur ganz, ganz selten einmal einen Winter. Palmen und Dschungel vertragen sich nämlich nicht besonders gut mit dem Winter. Und die Drachen mögen ihn schon gar nicht. In diesem Jahr aber wird der Herbst immer herbstlicher, der Wind immer kühler. Dann wird er kalt, dann sogar sehr kalt. Und bald herrscht klirrender Frost auf der Insel. Es dauert nicht lange, da fallen die ersten Schneeflocken vom Himmel. Was ist das denn? Fragt Kokosnuss erstaunt. Schnee, sagt Magnus. Er packt gerade die große Reisetasche. Das machen alle Drachen, die fliegen können, denn bei Schneefall ziehen sie zur Sommerinsel in die südliche Südsee. Dort fällt nämlich garantiert kein Schnee. Und die kleinen Drachen, die noch nicht fliegen können? Die müssen auf der Dracheninsel bleiben, bei der alten Fluglehrerin Proselinde. Bei ihr müssen sie dann den ganzen Winter über fliegen üben. Und das ist nicht gerade lustig. Denn Proselinde ist streng und versteht überhaupt keinen Spaß. Das ist ungerecht, protestiert Kokosnuss. Sei nicht traurig, Kokosnüsschen. So ist das nun mal, wenn man noch nicht fliegen kann. Lerne fliegen, dann kannst du beim nächsten Mal mit zur Sommerinsel, entgegnet Mette. Mette ist die Mutter von Kokosnuss. Trotzdem ungerecht. Kokosnuss ist wütend. Aber das nützt nichts. Die großen Feuerdrachen ziehen in den südlichen Süden. Und die uralten und ganz jungen Feuerdrachen bleiben auf der kalten, verschneiten Dracheninsel zurück. Die Alten bleiben, weil ihre Flügel lahm geworden sind. Und die Jungen bleiben, weil sie eben noch nicht fliegen können. Und dann ist Flugunterricht angesagt. So, schreit Proselinde. Alle mal herhören, in einer Reihe aufstellen und nacheinander auf die Schanze laufen, aber zack, zack. Proselindes Stimme klingt wie das Schrubben einer Drahtbürste durch eine löchrige Dachrinne. Toller Winter, denkt Kokosnuss. Den ganzen Tag über war er in der Flugschule. Und gerade mal 5 Drachenschritte weit ist er geflogen. Missmutig schlurft er zur Bucht hinunter. Der Mond spiegelt sich auf dem Meer, das ganz ruhig und riesig und dunkel vor ihm liegt, wie ein großes blaues Tuch. Da plötzlich zerteilt sich die Wasseroberfläche und etwas Weißes schwimmt direkt auf ihn zu. Kokosnuss erschrickt und macht einen Sprung rückwärts. Hab keine Angst, sagt das große weiße Ding. Ui! Kokosnuss bringt vor Staunen erst kein Wort heraus. Ein Riesenfisch, flüstert er schließlich. Nein, nein, ich bin kein Fisch, ich bin ein Wal. Ein Wal? Genauer gesagt bin ich ein Pottwal. Noch genauer gesagt bin ich ein weißer Pottwal. Wir weißen Pottwale sind eine Seltenheit, ungefähr so selten wie ein Vulkanausbruch, nur nicht so gefährlich, erklärt der Wal. Ach ja, und ich heiße Kasimir, fügt er hinzu. Kokosnuss. Wie bitte? Fragt Kasimir. Kokosnuss, so heiße ich. Merkwürdiger Name für einen Drachen. Mein Vater sagt immer, ich war bei meiner Geburt gerade so groß wie eine Kokosnuss. Deshalb wurde ich so genannt. Aha, sagt der Wal. Und dann sagt er, sag mal, Kokosnuss, könntest du mir helfen? Bei was denn? Ich bin eigentlich in die Bucht gekommen, um mich ein bisschen auszuruhen, aber als ich wieder zurück ins Meer tauchen wollte, hatte sich ein Eisberg vor den Ausgang der Bucht geschoben. Jetzt komme ich nicht mehr heraus. Kokosnuss überlegt angestrengt. Ein Eisberg. Dann schnippt er mit den Krallen und ruft, das ist überhaupt kein Problem. Eis und heiß wird Wasser, stimmt's? Ja, stimmt, antwortet Kasimir. Aber so ganz versteht er noch nicht. Schnurstracks marschiert Kokosnuss zu dem Eisberg. Funkelnd und glitzernd wie ein Diamant liegt er im Wasser. Kokosnuss holt tief Luft und speit einen gezielten Feuerstrahl auf das Eis. Gleich beginnt das Eis zu schmelzen. Zuerst nur ein paar Tropfen. Aber als Kokosnuss noch mehr Feuer speit, fließt immer mehr Wasser vom Eisberg ins Meer, bis nur noch eine kleine Eisscholle übrig ist. Wow, ruft Kasimir. Das nenne ich gute Arbeit. Dafür hast du einen Wunsch frei. Kokosnuss muss nicht lange nachdenken. Kannst du mich in die südliche Südsee bringen, zur Sommerinsel der Drachen? Wir können es versuchen, sagt Kasimir. Stell dich auf meinen Rücken. Aber als Kokosnuss mit beiden Füßen auf Kasimirs Rücken steht, macht es blub und der Wal geht unter, als wäre er aus Stein. Oh, ruft Kokosnuss und schwimmt ans Ufer zurück. So geht es nicht, sagt Kasimir. Du bist zu schwer für mich. Geht es dann überhaupt nicht? Fragt Kokosnuss verzweifelt und eine kleine Träne rollt ihm über die Wange. Lass mich nachdenken, murmelt Kasimir. Ich bin gleich wieder da. Der Wal taucht hinab auf den Grund der Bucht. Wenn ein Pottwal ein Problem lösen muss, dann taucht er hinab zum Meeresgrund, weil er dort am besten nachdenken kann. Auf dem Meeresgrund ist es nämlich meistens schön ruhig. So lange bleibt Kasimir unter Wasser, dass Kokosnuss sich schon Sorgen macht. Aber dann taucht der weiße Wal wieder auf. Puh, prustet Kasimir und holt einmal kräftig Luft. Wale können nämlich nicht wie Fische unter Wasser atmen. Sie müssen immer auftauchen, um Luft zu holen. Ich hab's, ruft Kasimir. Hol ein langes, dickes Seil und zwei Holzstämme. Damit müssten wir es schaffen. Kurz darauf steht Kokosnuss wackelig auf zwei Baumstämmen und hält sich an dem Seil fest. Das andere Ende hat sich Kasimir zwischen die Zähne geklemmt. Bist du bereit? Ruft Kasimir. Ich weiß nicht, stottert Kokosnuss. Halt dich einfach fest und versuche nicht aus dem Gleichgewicht zu kommen. Aha, antwortet Kokosnuss. Dann rauscht Kasimir los wie eine Unterwasserlokomotive. Und platsch! Der kleine Kokosnuss fällt ins Wasser. Also noch einmal. Platsch! Und noch einmal. Platsch! Und noch einmal. Platsch! Und noch einmal. Hui, jetzt funktioniert's. Kasimir zischt durch das Wasser und zieht Kokosnuss auf den beiden Baumstämmen hinterher. Hey, Kasimir, das macht Spaß, jauchzt Kokosnuss. Der Wal schwimmt sehr schnell durch die Nacht. Schon am nächsten Morgen erreichen die beiden die südliche Südsee. Schau dort, das muss die Sommerinsel sein. Kokosnuss kann es kaum erwarten, mit Kasimir an den großen Drachen vorbeizurauschen. Die großen Drachen trauen ihren Augen nicht. Seht nur, der kleine Kokosnuss, rufen sie. So etwas hat es noch nicht gegeben. Ein Drache, der nicht fliegen kann, hier auf der Sommerinsel. Das ist ja allerhand. Auch Mette und Magnus staunen über ihren kleinen Kokosnuss. Aber sie freuen sich auch mächtig, ihn wiederzusehen. Und da keiner etwas dagegen hat, dürfen Kokosnuss und Kasimir den Winter auf der Sommerinsel bei den großen Drachen verbringen. Eines muss Kokosnuss Magnus allerdings versprechen. Er muss die ganzen Flugstunden bei Proselinde im Frühling nachholen. Doch was ist das schon gegen einen Winter auf der Sommerinsel? Mathilda. Das erste Abenteuer. Magnus, warum heißt der große Dschungel eigentlich großer Dschungel? Fragt Kokosnuss eines Abends. Sagt Magnus, er ist sehr groß und er ist dschungelig. Was ist dschungelig? Sagt Magnus, dschungelig heißt, dass es ein richtiger Dschungel ist. Ein Wald, nur viel grüner. Er ist oben grün, unten grün und in der Mitte grün. Überall undurchdringliches Grün. Und im Dschungel wohnen mehr Tiere als irgendwo sonst. Winzige, kleine, mittlere, große und riesige Tiere. Auch gefährliche? Sicher, sehr gefährliche sogar. Aber nicht für einen richtigen Feuerdrachen. Du weißt ja, ein richtiger Feuerdrache ist unbesiegbar. Ich bin auch unbesiegbar, ruft Kokosnuss. Na, na, noch ist es ein langer Weg dorthin, grinst Magnus. Du musst noch eine Menge lernen, bis du ein richtiger, unbesiegbarer Feuerdrache bist. Wenn ein gefährliches Tier kommt, dann schlage ich es mit meinem Feuerstrahl in die Flucht. Glaub mir, Kokosnuss, der Dschungel ist zwei Nummern zu groß für dich. Da musst du erst noch ein ganzes Stück wachsen. So, und jetzt wird geschlafen. Ich bin unbesiegbar, murmelt Kokosnuss. Kurz darauf schläft er ein und träumt einen sehr grünen Dschungeltraum. Am nächsten Morgen schleicht Kokosnuss in aller Frühe aus der Höhle. Heute ist Dschungeltag. Ich werde den großen Dschungel erforschen, flüstert er und marschiert an der Drachenbucht entlang in Richtung Osten. Kaum hat Kokosnuss den Dschungel betreten, wird es dunkel. Es ist doch noch nicht Abend, wundert er sich. Abend ist es zwar wirklich nicht, doch die Bäume sind so grün und so dicht, dass fast kein Sonnenstrahl bis zum Boden dringt. Bald haben sich Kokosnuss Augen an die Dunkelheit gewöhnt. Die Bäume sind höher als Feuerdrachen. Manche Blätter sind größer als er selbst. Dicke Lianen hängen von den Baumwipfeln herab und der Boden ist ganz feucht und weich vor lauter Pflanzengrün. So viel Grün hat Kokosnuss noch nie gesehen. Hellgrün, dunkelgrün, braungrün, gelbgrün, rotgrün, buntgrün. Aber was Kokosnuss gar nicht erwartet hatte, hier ist mehr Krach als auf einem Drachenfest. Aus jedem Winkel dringen Geräusche. Flöten, Pfeifen, Krächzen, Singen, Zischen, Krachen, Knacken, Zirpen, Piepsen, Rufen, Kreischen, Schleichen, Schlängeln und plötzlich ein durchdringendes Gebrüll. Kokosnuss zuckt zusammen. Mit einem Mal ist alles still. Kein Laut ist mehr zu hören. Was war das? Wieder Gebrüll, ganz in der Nähe. Dann ein Rascheln und Knacken, diesmal ganz nahe. Kokosnuss zittert am ganzen Leib. Da springt ein riesiger Tiger aus dem Dickicht. Was willst du hier? Brüllt der Tiger. Im Dschungel habt ihr Drachen nichts verloren. Das ist mein Revier. Verschwinde! Wenn ich dich noch einmal hier sehe, dann fress ich dich auf. Und noch ehe Kokosnuss auch nur Piep sagen kann, ist der Tiger verschwunden. So was Dummes, ärgert sich Kokosnuss. Und am meisten wurmt es ihn, dass er immer noch zittert wie Wackelpudding. Dabei ist er doch ein unbesiegbarer Feuerdrache. Und dieser Tiger ist nur ein blöder Tiger. Eines ist sicher. Beim nächsten Mal wird er den Tiger erschrecken. Aber richtig. Doch jetzt knurrt ihm der Magen. Und so macht sich Kokosnuss auf den Rückweg. Aber wo ist der Rückweg? Wohin er sich auch dreht, alles sieht gleich aus. Grün, grün und nochmal grün. Also entscheidet sich Kokosnuss einfach für eine Richtung und marschiert los. Er marschiert und marschiert, immer weiter durch das Grün hindurch. Doch er findet einfach nicht hinaus aus dem großen Dschungel. Bald setzt er sich erschöpft an den Fuß eines großen Baumes. Was mache ich jetzt nur? Was, wenn ich hier nie wieder herausfinde? Da ist plötzlich ein kleiner Kloß in seinem Drachenhals. Und wie ein unbesiegbarer Feuerdrache fühlt er sich sowieso nicht mehr. Eher wie ein kleines Häufchen Drachenelend. Und sein Magen ist so leer wie eine leer getrunkene Kokosnuss. Ach, Kokosnüsse. Und schon sind ihm die Augen zugefallen. Und er träumt von wunderbaren, gerösteten Kokosnüssen. Hilfe! Hilfe! Quiek! Quiek! Kokosnuss schreckt hoch. Was war das? Quiek! Quiek! Hilfe! Hilfe! Er springt auf und läuft in die Richtung, aus der die seltsamen Hilferufe kommen. Da erblickt er eine große Würgeschlange, die gerade ein Dschungeltier fressen will. Als die Schlange Kokosnuss bemerkt, zischt sie. Hau ab, du Drachenfurz! Jetzt ist es aber genug, denkt Kokosnuss wütend, holt tief Luft und stößt einen kräftigen Feuerstrahl direkt auf den dicken Schlangenkörper. Die Schlange kreischt auf, wirbelt viermal im Kreis herum und zischt jaulend ab ins Gebüsch. Oh, 100.000 Millionsten Dank, sagt das merkwürdige Dschungeltier. Wer bist denn du? Fragt Kokosnuss. Ich bin Mathilda, das Stachelschwein, sagt das Tier. Und wer bist du? Kokosnuss, der Feuerdrache, sagt Kokosnuss. Wow, super schicki schnacki, ruft Mathilda. Ein richtiger, unbesiegbarer Feuerdrache. Kokosnuss wird rot. Na ja, ich tue, was ich kann. Sei nicht so bescheiden, du hast gerade die große Würgeschlange in die Flucht geschlagen. Kokosnuss ist jetzt so rot wie eine reife Riesentomate. Sag einmal, Mathilda, weißt du den Weg zur Drachenbucht? Ha, da hast du aber Glück. Niemand kennt die Insel besser als Mathilda, das großartige Stachelschwein, sagt Mathilda und marschiert schnurstracks drauf los. So flink, dass Kokosnuss sich beeilen muss, ihr zu folgen. Und wirklich, bereits nach kurzer Zeit liegt die Drachenbucht vor ihnen. Und dahinter sieht Kokosnuss schon das Höhlengebirge, das Zuhause der Feuerdrachen. Ich gehe wieder in den Dschungel zurück, sagt Mathilda. Da fühle ich mich am wohlsten. Schlange hin, Schlange her. Und auf mich warten köstliche, geröstete Kokosnüsse in meiner Höhle, sagt Kokosnuss. Und nur beim Gedanken daran läuft ihm schon das Wasser im Mund zusammen. Sehen wir uns mal wieder? Fragt Mathilda. Bestimmt, antwortet Kokosnuss. Und er hat recht, denn wenn einer dem anderen das Leben rettet, gibt es immer ein Wiedersehen. Das Geheimnis. Das zweite Abenteuer. Eines Tages schleppt Kokosnuss lauter Bücher in die Drachenhöhle. Riesige, schwere Bücher aus der Drachenbibliothek. Was willst du denn damit? Fragt Magnus. Geheimnis, sagt Kokosnuss. Mehr sagt er nicht, sondern verzieht sich mit dem Bücherstapel in die hinterste Höhlenecke. Essen, ruft Mette. Essen, ruft Mette noch einmal. Kokosnuss rührt sich nicht. Geröstete Kokosnüsse, ruft Mette. Da kommt ein Geräusch aus der Bücherecke und Kokosnuss schiebt sich an dem riesigen Bücherstapel vorbei. Er verschlingt 3 Schüsseln geröstete Kokosnüsse, trinkt 2 Eimer Wasser und verschwindet wieder in seiner Ecke. Was ist nur mit Kokosnuss los? Fragt Mette. Weiß nicht. Er murmelte etwas von einem Geheimnis, sagt Magnus. Am nächsten Morgen schleppt Kokosnuss einen Stapel Papier in seine Bücherecke. Und am Nachmittag zieht er mit dem Bollerwagen los in Richtung Kokosstrand. Sagt mal, was ist denn mit Kokosnuss los? Der grüßt ja nicht einmal mehr, sagt Onkel Ingmar. Onkel Ingmar ist gerade zum Tee gekommen. Es handelt sich um ein Geheimnis, sagt Magnus. Ah, sagt Onkel Ingmar. Was für ein Geheimnis? Eben ein Geheimnis, antwortet Magnus. Ein Geheimnis ist ein Geheimnis. Es ist geheim. Ach so, sagt Onkel Ingmar nachdenklich. Schaut, sagt Mette. Kokosnuss kommt vom Strand zurück. Was hat er denn da in seinem Bollerwagen? Fragt Onkel Ingmar. Sieht aus wie Strandgut, meint Magnus. kommt ja gar nicht nach Hause, sagt Mette. Wo geht er denn hin? Onkel Ingmar streckt seinen Kopf aus der Höhle. Scheint so, als ginge er zur Klippe, sagt Mette. Warum schleppt er denn das Strandgut die Klippe hinauf? Aber darauf bekommen die drei keine Antwort. So geht das tagelang. Kokosnuss zieht den Bollerwagen hin und her, leer zum Strand und voll zur Klippe. In die Höhle kommt er nur zum Essen, zum Trinken und zum Bücherlesen. Und wer ihn fragt, bekommt nur eine Antwort. Geheimnis! Erst am dritten Tag ändert sich etwas. Mathilda sitzt jetzt mit ihm im Bollerwagen. Aber wer Mathilda fragt, bekommt dieselbe Antwort. Geheimnis! Bald versammeln sich unterhalb der Klippe die ersten Neugierigen. Auch Mette, Magnus und Onkel Ingmar wollen herauskriegen, was Kokosnuss und Mathilda dort oben treiben. Und wenn Kokosnuss und Mathilda mit dem Bollerwagen vorbeikommen, dann verstecken sich alle schnell hinter den Holunderbüschen. Eines wird den heimlichen Beobachtern klar. Kokosnuss und Mathilda bauen einen Turm, höher als ein Feuerdrache. Nur, was für ein Turm soll das sein? Dann, eines Tages, steht der Bollerwagen still. Und auf der Klippe ist kein Laut zu hören. Kein Hämmern mehr, kein Schrauben und kein Sägen. Und von Kokosnuss und Mathilda keine Spur. Wo stecken die beiden? Die sind bei Herrn Friedemann Frosch. Sie brauchen nämlich seinen Rat. Nun, sagt Friedemann Frosch, erst einmal heiter bis wolkig. Dann folgt eine leichte Flockenbewölkung mit vereinzelten Schauern. Wind aus Südost, leicht drehend. Nachts überwiegend klar, gute Mondsicht. Ausgezeichnet, sagt Kokosnuss. Dann also heute Nacht. Heute Nacht, wiederholt Mathilda. Darf ich fragen, worum es geht? Fragt Friedemann Frosch. Das ist ein Geheimnis, sagen Kokosnuss und Mathilda wie aus einem Munde. Aber falls es dich interessiert, sei heute Abend bei der Klippe, kurz nach Sonnenuntergang, fügt Kokosnuss hinzu. Diese Nachricht breitet sich aus wie ein Lauffeuer. Im Nu weiß die ganze Insel Bescheid. Denn Friedemann Frosch liebt es, Neuigkeiten weiterzuerzählen. Als Kokosnuss und Mathilda zum Essen kommen, haben auch Mette und Magnus die Neuigkeit schon gehört. Jetzt ist aber mal Schluss mit der Geheimniskrämerei, sagt Mette. Was heckt ihr beiden eigentlich aus? Wir fliegen zum Mond, ruft Mathilda. Kokosnuss wirft Mathilda einen strengen Blick zu. Zum Mond? Magnus guckt, als hätte er sich an einer gerösteten Kokosnuss verschluckt. Wie soll denn das gehen? Fragt Mette. Mit einer Rakete, ruft Mathilda. Kokosnuss wirft Mathilda wieder einen strengen Blick zu. Mette und Magnus schauen sich an. Also deshalb die ganzen Bücher und Pläne und all das Strandgut. Astronautenhelme haben wir auch, sagt Mathilda. Und darauf verschwindet sie mit Kokosnuss im Höhlenkeller. Nach einer Weile kehren sie zurück. Fertig, ausgerüstet für eine Reise zum Mond. Kommt ihr zum Winken? Fragt Kokosnuss. Mette und Magnus schauen sich wieder an, nicken und sagen nur, okay. Am Abend, kurz vor Sonnenuntergang, wimmelt es auf der Klippe von neugierigen Tieren. Igel sind dort und Hasen, Elefanten und Giraffen, Mäuse und Nashörner, Würmchen und Schnecken, Maulwürfe und Nasenbären, aber vor allem Drachen, Stachelschweine und Frösche. Als Kokosnuss und Mathilda den Schutzzaun abbauen, geht ein Raunen durch die Menge. Was ist das? Flüstern einige jüngere Drachen. Eine Rakete! Eine richtige Mondrakete! Tuscheln andere. Wer hätte das gedacht? Eine Rakete, die von einem Drachen und von einem Stachelschwein erbaut wurde. Das ist ja höchst erstaunlich und eine ganz und gar außergewöhnliche Sache. Hat man sowas schon gehört? Sie hat ja richtige Startdrüsen, sagt ein Frosch, der etwas vom Raketenbau versteht. Ob sie auch weltraumtauglich ist? Fragt ein anderer Frosch, der ebenfalls etwas davon versteht. Nun, das wird sich zeigen, meint der erste Frosch. Kommt auf den Luftwiderstand an. Genau, der Luftwiderstand ist entscheidend, sagt der andere. Richtig, ganz richtig, pflichtet ein dritter Frosch bei. Und das Gewicht. In diesem Augenblick gibt es einen lauten Knall. Die ganze Klippe wackelt. Erschrocken weichen die Tiere zurück. Die Rakete beginnt zu zittern. Schwarzer und weißer Qualm quillt aus den Düsen. Zuerst ganz wenig, dann mehr und mehr, bis die Rakete vor lauter Qualm nicht mehr zu sehen ist. Dabei zischt es, kracht, bollert, dröhnt, wummert und rumort es, als wenn 100 Trecker gleichzeitig um die Wette fahren würden und noch 5 alte Dampflokomotiven dazu. Die Zuschauer halten sich die Ohren zu und versuchen durch den Qualm zu erkennen, was nun mit der Rakete geschieht. Der Krach wird immer lauter und auf einmal steigt der Qualm in den Himmel. Sie hebt ab, ruft ein Frosch aufgeregt. Unglaublich, sie hebt ab, rufen Mette, Magnus und Onkel Ingmar. Und tatsächlich, langsam steigt die Rakete mit Kokosnuss und Mathilda darin vom Boden auf und zittert dabei wie eine alte Blechdose bei einem Erdbeben. Höher und höher steigt sie. Jetzt schon 2 Feuerdrachen hoch. Die Tiere unten auf der Klippe trauen ihren Augen nicht. Doch was passiert jetzt? Der Raketenmotor heult auf wie eine altersschwache Feuersirene. Immer lauter heult er, bis die Rakete plötzlich stehen bleibt, mitten in der Luft. So als ob sie keine Lust mehr hätte, weiterzufliegen. Und dann sinkt sie. Erst ganz langsam, dann immer schneller fällt sie rückwärts vom Himmel. Achtung! Kreischen die Zuschauer. Sie stürzt ab! Retten Sie sich retten! Alle rennen wild durcheinander. Die Drachen stolpern über die Holunderbüsche, die Elefanten über die Hasen, die Stachelschweine über die Maulwürfe und dazwischen hüpfen tausende kleiner Frösche wie Gummibälle auf und ab und versuchen zu entkommen. Bravo! Mit einem lauten Knall scheppert die Rakete auf die Klippe. Dann ist es ganz still. Nichts regt sich. Auch der Raketenmotor gibt keinen Ton mehr von sich. Langsam verziehen sich Rauch und Qualm. Da steht sie, die Rakete von Kokosnuss und Mathilda. Ganz schön ramponiert, aber die Nase zeigt immer noch in Richtung Sternenhimmel. Vorsichtig klopfen Magnus und Mette an die Einstiegsluke. Die Luke öffnet sich und heraus schaut der rußgeschwärzte Kokosnuss. Räuspert sich Kokosnuss. Irgendein Druckventil war wohl nicht ganz in Ordnung. Aber sonst hat alles funktioniert, ruft ein kleiner, rußgeschwärzter Kopf, der plötzlich neben Kokosnuss auftaucht. Bravo, ruft da ein Frosch aus der hintersten Reihe. Bravo, Mathilda, rufen 2 Stachelschweine. Bravo, Kokosnuss, rufen Mette, Magnus und Onkel Ingmar. Schließlich rufen alle auf der Klippe. Bravo, Kokosnuss und Mathilda! Mit der Reise zum Mond hat es also nicht geklappt. Doch die Rakete, die haben Kokosnuss und Mathilda nicht umsonst gebaut. Schließlich ist sie ja ein Stück geflogen. Und das soll erst mal einer nachmachen. Und außerdem steht von diesem Tag an auf der Klippe der Dracheninsel ein richtiger kleiner Leuchtturm. Der dünne Zauberer Ziegenbart. Das dritte Abenteuer. An einem schönen Sommerabend sitzen Mathilda, und der große Meeresdrache Amadeus am Strand und erzählen sich Geschichten. Genau genommen erzählt nur Amadeus und Mathilda hört zu, denn Amadeus ist ein wunderbarer Erzähler. Das Meer steckt nämlich voller Geschichten. Und wenn Amadeus wollte, dann könnte er jeden Tag von morgens bis abends und auch noch die ganze Nacht hindurch erzählen. Aber Amadeus erzählt nur, wenn ihm jemand gut zuhört. Und Mathilda ist eine wunderbare Zuhörerin. Auch sonst verstehen sich die beiden sehr gut. Sie haben sogar ein eigenes Geheimzeichen erfunden, um sich zu rufen. Wenn Mathilda mit ihrem Stachelschwanz klappert, wie mit einer Riesenrassel, dann kommt der Meeresdrache Amadeus im Nu angeschwommen. Und wenn Amadeus drei tiefe Meeresdrachensignaltöne ausstößt, erscheint kurze Zeit später Mathilda am Ufer. Amadeus hat gerade begonnen, von der Seeschlange Sibylle zu erzählen, als plötzlich Kokosnuss angerannt kommt. Er ist aufgeregt wie ein ganzer Hühnerhaufen und atemlos wie nach einem 100.000-Kilometer-Lauf. Ein Schiff! Ein richtiges Schiff! Ich hab's vom Turm aus gesehen! Es ankert in der Bucht der Sieben Sümpfe! Ruft er völlig aus der Puste. Ein Schiff? Fragen Mathilda und Amadeus gleichzeitig. Hier bei der Dracheninsel? Es hat richtige Segel und ist riesengroß, erklärt Kokosnuss aufgeregt. Igitti, wie eklig. Amadeus verzieht das Gesicht, als hätte er einen ganzen Eimer saurer Gurken verschluckt und noch ein Dutzend frischer Zitronen dazu. Denn Meeresdrachen mögen Schiffe nicht, besonders wenn sie groß sind. Wenn ihr erlaubt, werde ich mich verziehen. Schiffe sind nichts für mich. Und schon ist Amadeus im Meer verschwunden. Aber Mathilda ist begeistert. Ein Schiff vor der Dracheninsel, das hat es noch nie gegeben. Jedenfalls nicht, seit es Mathilda gibt. So schnell sie nur können, rennen die beiden zur Bucht der Sieben Sümpfe. Als sie bei den Sümpfen angelangt sind, suchen sie vorsichtig den richtigen Weg. In den Sümpfen muss man sehr aufpassen. Ein falscher Schritt und man versinkt in einem gefährlichen Sumpfloch. Zum Glück ist Mathilda eine sehr gute Pfadfinderin. Und nicht viel später, gerade als der letzte Sonnenstrahl hinter dem Horizont verschwindet, liegt die Bucht vor ihnen. Eilig rutschen die beiden die Böschung zum Strand hinunter. Psst, flüstert Kokosnuss. Am besten, wir verstecken uns erst einmal hier hinter den Büschen. Vor ihnen flackern zwei Lagerfeuer, ein großes und ein kleines. Um das große herum sitzen fünf finstere Gesellen. Das sind Piraten, flüstert Kokosnuss aufgeregt. Ich habe einmal in einem Buch über sie gelesen. Die sind so gefährlich wie die gefährlichsten Ungeheuer. Ja, genau. Die stecken ihre Gefangenen in dunkle, enge Holzfässer und lassen sie dort verhungern und verdursten, sagt Mathilda, die auch schon mal ein Buch über Piraten gelesen hat. An dem kleinen Feuer sitzt eine Gestalt, von der Kokosnuss und Mathilda nur den Hut, das Haar und den Bart erkennen können. Das Haar ist ganz lang und kraus. Der Hut ist spitz wie eine Zuckertüte. Und der Bart sieht aus wie ein kleines Ziegenbärtchen. Die Gestalt sieht wirklich unheimlich aus. Das ist sicher kein Pirat, meint Mathilda. Die tragen keine spitzen Hüte. Ja, und Piraten haben auch keinen Ziegenbart. Und ein eigenes Feuer hat er auch. Wie seltsam, murmelt Kokosnuss. Lass uns lauschen. Vielleicht hören wir etwas von dem, was sie sagen. Vorsichtig kriechen die beiden ein Stück vor und lauschen in die dunkle Nacht hinein. Krächzt ein besonders dicker Pirat. Er hat eine Stimme wie eine rostige Blechdose. Bald haben wir einen dieser blöden kleinen Feuerdrachen in der Falle. Dann wird Ziegenbart der größte Zauberer aller sieben Meere, brummt ein anderer Pirat, der sehr groß ist und eine Hakennase hat. Mathilda ist starr vor Schreck. Ein Zauberer? Auch Kokosnuss fährt der Schreck in die Drachenknie. Eine Falle? In diesem Augenblick macht es Knack und schwupps ist Kokosnuss verschwunden. Hilfe, Kokosnuss, wo bist du? Ruft Mathilda und vergisst dabei ganz die Piraten und den Zauberer. Hier oben bin ich, antwortet Kokosnuss mit zitternder Stimme. In der Falle sitzt er, grölt einer der Piraten. Mathilda zuckt zusammen. Kokosnuss in der Falle? Das darf doch nicht wahr sein. In diesem Moment fällt ein großer Schatten auf das kleine Stachelschwein und hui, saust ein Netz auf Mathilda herab. Was haben wir denn da? Ein Stachelschwein, ruft der dicke Pirat. Hinter ihm steht die Gestalt mit dem spitzen Hut, der Zauberer Ziegenbart. Und wo ist Kokosnuss? Der hängt in der Drachenfalle vom Baum herab, genau über Mathildas Kopf. Oh je. Eine dünne, krächzende Stimme ertönt. Was ist mir da ins Netz gegangen? Was habe ich mir da eingefangen? Ein Feuerdrach, ein schönes Tier. Wart nur, bis ich dich dressier. Bald tust du alles, was ich möchte, verzaubert durch geheime Mächte. Reite auf dir durch die Luft, wenn der Ziegenbart nur ruft. Und wenn ich will, dann speist du Feuer. Gehörst jetzt mir, du Ungeheuer. Oh weh, denkt Kokosnuss. Ein richtiger Zauberer. Und ich bin sein Gefangener. Und vor lauter Aufregung vergisst er, Feuer zu speien. Die Piraten lassen das Netz mit Kokosnuss vom Baum herunter. Sie knoten es ganz oben fest zu und schleppen es auf ein großes Holzfass, das am Strand im Wasser liegt. Da ertönt wieder die krächzende Stimme des Zauberers Ziegenbart. Steckt das kleine Stachelschwein in das große Fass hinein. Wer weiß, vielleicht kann ich's noch brauchen und es in meinen Kessel tauchen. Zu Abend als Gericht servieren, wollte ich schon immer mal probieren. Gröhlend stecken die Piraten Mathilda in ein altes Holzfass und hieven es zu dem gefangenen Kokosnuss auf das Floß. Dann springen sie mit dem Zauberer Ziegenbart in das Ruderboot und rudern mit dem Floß im Schlepptau zu ihrem Schiff zurück. Während Ziegenbart und die Piraten die Nacht auf dem Schiff verbringen, bleiben Kokosnuss und Mathilda gefangen auf dem Floß zurück, das mit einem dicken Tau an dem Schiff festgebunden ist. Als der Mond oben am Himmel steht, feiern und tanzen die Piraten und singen ihr berühmtes Piratenlied. 3, 4. Wir lagen vor Madagaskar und hatten ein Fest an Bord. In den Kesseln, da kochte Zahnpasta und keiner glaubte uns ein Wort. So war das, ja. Der Zauberer Ziegenbart aber rührt in einem großen Kessel und murmelt beschwörend: Stachelschwein, Stachelschwein, kommt gleich in den Kessel rein. Ein bisschen Curry noch dazu, fertig ist die Suppe. Juhu! Oh je, schluchzt Mathilda. Was machen wir jetzt nur, Kokosnuss? Murmelt Kokosnuss. Er denkt angestrengt nach. Und wenn Kokosnuss angestrengt nachdenkt, dann kommt dabei meistens eine gute Idee heraus. Ich hab's, sagt er. Und obwohl er immer noch am ganzen Leib zittert wie orangener Wackelpudding, nimmt er all seinen Mut zusammen, holt tief Luft und stößt einen Feuerstrahl auf den dicken Strick der Drachenfalle. Doch nichts geschieht. Noch ein Feuerstrahl, diesmal ein stärkerer. Kokosnuss kann es kaum glauben. Der Strick bleibt unversehrt. Oh je, schluchzt Mathilda. Der Strick ist verzaubert. Jetzt lande ich im Suppenkessel und du musst für immer bei Ziegenbart bleiben. Oh je, schluchzt jetzt auch Kokosnuss. Wenn nicht einmal ein Feuerstrahl hilft, was sollen wir denn dann tun? Da kommt der große Pirat mit der Hakennase. Er packt das Fass mit Mathilda drin und wirft es auf das Schiff. Hilfe! Kokosnuss, Hilfe! Schreit Mathilda voller Angst. Wütend speit Kokosnuss einen dicken Feuerstrahl auf den Hintern des Piraten. Aua! Brüllt der Pirat und hüpft mit angekohltem Hintern auf das Schiff zurück. Der Zauberer Ziegenbart aber zieht Mathilda aus dem Fass heraus und flüstert bedrohlich: Lecker, lecker Schweinebraten. Kann jetzt nicht mehr länger warten. Kommst nun hinein in meinen Topf. Zuerst der Schwanz und dann der Kopf. Mathilda! Mathilda! Ruft ihr Kokosnuss hinterher. Schnell, wackel mit deinem Schwanz, so fest du kannst. Los, beeil dich! Warum das denn? Denkt Mathilda. Aber sie muss nicht länger darüber nachdenken, denn sie zittert sowieso am ganzen Körper, dass der Schwanz schon ganz automatisch wackelt. So sehr, dass es klappert und klackert, wie bei einer Riesenrassel. Schaut mal, sie klappert vor Angst. Rufen die Piraten und lachen sich schief. In diesem Augenblick fällt Mathilda plötzlich ein, warum Kokosnuss ihr zugerufen hat, dass sie klappern soll. Nun klappert sie noch mehr. Sie klappert und klappert, so fest sie nur kann. Da hebt mit einem Mal eine große Woge das Schiff in die Höhe. Alle Piraten kullern wie bunte Murmeln die Bootsplanken hinunter bis zum anderen Ende des Schiffes. Ziegenbarts Kessel fällt um und alles heiße Wasser kippt über die Piraten. Brüllen die Piraten. Ziegenbart lässt vor Schreck Mathilda los. Flink wie ein Wiesel hüpft sie über die Reling zu dem gefangenen Kokosnuss auf das Floß. Genau in diesem Moment erhebt sich der riesige Amadeus aus dem Meer und schaut grimmig auf das Piratenschiff. Hilfe! Hilfe! Schreit nun der Zauberer Ziegenbart. Ein Meeresdrache! Rette sich, wer kann! Meeresdrachen sind nämlich so riesig, dass nicht einmal ein so großer Zauberer wie Ziegenbart etwas gegen sie ausrichten kann. Die Piraten flüchten entsetzt ins Rettungsboot und rudern so schnell sie nur können davon. Wütend reißt Amadeus sein Maul auf und schnappt das Piratenschiff. Doch Ziegenbart ist im letzten Moment auf das Floß zu Mathilda und Kokosnuss entkommen. Zornig brüllt er Mathilda an: Du hast mit deinem Klappern den Meeresdrachen gerufen. Dafür werd ich dich verfluchen. Wurzelhalm und Tannenzweig, Zuckerrübe, Blätterteig. 1, 2, 3, das Stachelschwein. 4, 5, 6 ist nun ein Stein. Kaum hat er das ausgesprochen, springt der Zauberer Ziegenbart ins Meer und verschwindet auf Nimmerwiedersehen. Vorsichtig reißt Amadeus mit seinen kräftigen Krallen das Drachennetz auseinander und befreit Kokosnuss. Das war Rettung im letzten Augenblick, sagt Kokosnuss erleichtert. Sieh nur, ruft Amadeus, was mit Mathilda passiert ist. Da sitzt Mathilda am Rand des Floßes, ganz und gar zu Stein erstarrt. Oh nein, Mathilda! Ruft Kokosnuss und hebt die kleine Stein-Mathilda hoch. Amadeus rollt eine Träne, so groß wie ein Luftschiff, über die Wange. Mit einem lauten Klatsch plumpst sie ins Meer. Es gibt eine so große Welle, dass das Floß einen Purzelbaum schlägt. Hilfe! Aber... kann Kokosnuss gerade noch rufen. Aber da hat der große Meeresdrache den kleinen Feuerdrachen schon aus dem Wasser gezogen. Zum Glück hält Kokosnuss die kleine Stein-Mathilda noch fest umklammert. Nicht auszudenken, was passiert wäre, wenn sie untergegangen wäre. Ein Stein kann doch nicht schwimmen. Ganz traurig sitzen nun die beiden Drachen mit der kleinen Stein-Mathilda am Ufer. Was machen wir denn jetzt bloß? Mathilda kann doch nicht den Rest ihres Lebens als Stein verbringen. Kokosnuss ist verzweifelt. Wenn ich das wüsste, schluchzt Amadeus und streicht der kleinen Steinmathilda zärtlich über den Kopf. Wenn ich stören dürfte, krächzt es auf einem Baum. Es ist der große Uhu, der im Geäst sitzt und zur Steinmathilda und den beiden unglücklichen Drachen hinabschaut. Wenn ich richtig sehe, ist dieses Stachelschwein in einen Stein verwandelt worden? So ist es, antwortet Kokosnuss. Und sie soll wieder zurückverwandelt werden? Ganz genau, antwortet Amadeus. Nun, da wüsste ich möglicherweise einen Weg, sagt der Uhu. Geht zur Hexe Rubinia. Zur Hexe Rubinia? Ist das nicht gefährlich? Fragt Amadeus. Doch schon, antwortet der Uhu. Aber nur sie kann euch helfen. Nach diesen Worten breitet der Uhu seine Flügel aus und erhebt sich in den Nachthimmel. Zu Rubinia, murmelt Amadeus. Kann denn die dicke Rubinia zaubern? Wer weiß, sagt Kokosnuss. Und obwohl er ganz aufgeregt ist, muss er plötzlich gähnen und merkt, wie müde er geworden ist. Was war das für ein anstrengender Tag? Lass uns versuchen, ein wenig zu schlafen, Amadeus. Morgen gibt es viel zu tun. Er nimmt die kleine Steinmathilda in den Arm und macht es sich unter einer Palme bequem. Der große Amadeus legt seinen mächtigen Kopf auf den warmen Sandstrand und bald hört Kokosnuss ihn leise schnarchen. Kokosnuss selbst aber denkt noch lange an die Piraten und an den bösen Zauberer Ziegenbart. Wird Rubinia ihnen helfen können? Kann sie Mathilda wieder in ein richtiges Stachelschwein verwandeln? Morgen werden wir weitersehen. Oh, denkt er, und dann fällt auch Kokosnuss in einen tiefen Schlaf. Die dicke Hexe Rubinia. Das vierte Abenteuer. Sicher wisst ihr noch, was geschehen ist. Der dünne Zauberer Ziegenbart hat Mathilda in einen Stein verwandelt. Nun sitzen Kokosnuss und der Meeresdrache Amadeus mit der kleinen Steinmathilda traurig am Ufer und überlegen, wie sie Mathilda helfen können. Inzwischen ist die Sonne aufgegangen und schickt ihre ersten Strahlen über die Dracheninsel. Ich werde zur Hexe Rubinia gehen und sie bitten, Mathilda wieder in ein Stachelschwein zurückzuverwandeln, sagt Kokosnuss zu Amadeus. Das ist aber keine leichte Aufgabe, meint Amadeus. Ich werde dir dabei nicht helfen können, denn die Hexe Rubinia wohnt in der Wüste. Und ich als Meeresdrache kann leider nicht mit dir in die Wüste gehen. Ich würde auf der Stelle vertrocknen. Das macht nichts, Amadeus. Drück mir einfach die Flossen, dass alles gut geht. Amadeus verabschiedet sich und taucht hinab in die Meerestiefen. Kokosnuss aber klemmt sich die kleine Steinmathilda unter den Arm und macht sich auf den Weg. Wie Amadeus schon sagte, ist es keine leichte Aufgabe, die da vor Kokosnuss liegt. Erstens mag die Hexe Rubinia keinen Besuch, zweitens schon gar keine Drachen, drittens liegt der Hexenwald mitten in der Wüste und viertens fliegen Drachen niemals über Wüsten, weil sie Angst haben abzustürzen und zu verdursten. Doch Kokosnuss hat schon eine Idee. Schnell läuft er am Rande der sieben Sümpfe entlang, bis hinauf zur Werkstatthöhle der Drachen. Dort gibt es alles, was man zur Durchquerung einer Wüste braucht. Räder, Segel, Propeller, Kurbeln, Pedale, Ketten, Zahnräder, Schläuche, Schrauben, Werkzeug, Holz und Wasserfässer. Den ganzen Tag über dringen aus der Höhle Geräusche wie von einer Baustelle. Hämmern, sägen, schrauben, quietschen, klopfen, knarren, zischen und was sonst noch alles. Am Abend, kurz bevor die Sonne untergeht, ist Kokosnuss fertig. Ein perfektes Wüstenfahrzeug hat er gebaut. Genau zur rechten Zeit, denn eine Wüste sollte man in der Nacht durchqueren. Am Tage ist es viel zu heiß. Kokosnuss stellt die kleine Steinmathilda in einen Korb und befestigt die Wasserfässer. Er schiebt das Gefährt an den Berghang, der genau dort endet, wo die Wüste beginnt. Die große Wüste liegt jetzt direkt vor ihm. Wüste. Nichts als Wüste. Bis zum Horizont, der gerade langsam in der Dunkelheit versinkt. Aber ganz finster wird es zum Glück nicht werden, denkt Kokosnuss. Denn in dieser Nacht leuchten der Mond und die Sterne besonders hell. Und es steht kein Wölkchen am Himmel, das einen Schatten werfen könnte. Kokosnuss schiebt das Wüstenfahrzeug über die Kuppe, springt auf und hui, los geht's. Das Gefährt rumpelt den Hang hinab, direkt in die Wüste hinein. Schon bald muss Kokosnuss kräftig in die Pedale treten. Und es geht so schnell wie der Wind in Richtung Hexenwald. Mitten in der Nacht stößt er schließlich auf den Fluss Mo, der genau durch die Mitte der Wüste fließt. Der Mo wird Kokosnuss ganz in die Nähe des Hexenwaldes führen, denn er fließt ganz nah daran vorbei. An den Ufern des Mo wachsen unzählige wunderschöne Orangen- und Zitronenbäume. Da Kokosnuss inzwischen großen Hunger hat, verschlingt er eben mal mindestens 100 Orangen und Zitronen. Mit Schale, denn Drachen lieben Obstschalen. Danach schiebt er das Wüstenfahrzeug einfach in den Fluss hinein. Es eignet sich nämlich genauso gut als Segelfluss. Auf dem Fluss muss Kokosnuss wieder kräftig treten, denn es geht gegen die Strömung. Nach einiger Zeit erreicht er endlich die drei Palmen an der Flussbiegung im Norden. Dort lenkt er das Gefährt wieder in den Wüstensand und schlägt sein Lager auf. Er ist müde und der Morgen graut. Tagsüber ist es in der Wüste sehr heiß und jede Bewegung ist unglaublich anstrengend. Daher sollte man sich besser am Tage ausruhen und nachts weiterziehen. Vorsichtig nimmt Kokosnuss die kleine Steinmathilda aus dem Korb und legt sich mit ihr in den Schatten des großen Segels. Mach dir keine Sorgen, Mathilda. Bald treffen wir die Hexe Robinia und du wirst in ein Stachelschwein zurückverwandelt, flüstert er und streichelt der kleinen Steinmathilda sanft über die steinernen Stachel. Mathilda ist zwar zu Stein erstarrt, aber vielleicht kann sie ihn ja trotzdem fühlen und hören. Wer weiß? Als es am Abend kühler wird, tritt Kokosnuss wieder kräftig in die Pedale. Schnell rauscht das Wüstenfahrzeug über den Sand. Da vernimmt Kokosnuss ein dumpfes Grollen. Erschrocken blickt er sich um. Am Horizont zieht ein schweres Unwetter auf. Und schon fährt ein starker Wind in das Segel. Kokosnuss bindet das Steuer fest, springt vom Kapitänssitz und sichert die Fässer. Alle Taue werden festgezurrt, besonders der Korb mit Mathilda darin. Gerade will der kleine Drache sich selbst an seinen Sitz anschnallen, als sich ein ohrenbetäubendes Heulen um ihn herum erhebt. Millionen winziger Sandkörner wirbeln durch die Luft. Und plötzlich wird das gesamte Wüstenfahrzeug emporgehoben. Kokosnuss umschließt mit aller Kraft die Sitzstange, um nicht über Bord zu gehen. Hoch hinauf wird das Gefährt getragen. Es rumpelt und ruckelt und pfeift. Die Sandkörnchen peitschen wie kleine spitze Nadelstiche in Kokosnuss Gesicht. Lange, sehr lange wird das Gefährt von dem Sturm wie ein Spielball durch die Lüfte geschaukelt. Und irgendwann, als Kokosnuss schon fast die Kräfte verlassen haben, lässt der Sturm es einfach fallen und verzieht sich. Mit einem lauten Rums kracht das Wüstenfahrzeug zu Boden und Kokosnuss wird schwarz vor Augen. Als er aufwacht, zwitschern bereits die Vögel und in der Ferne fluten die ersten Sonnenstrahlen über das Land. Benommen erhebt sich Kokosnuss. Zuerst schaut er nach Mathilda. Ein Glück. Sie ist noch in ihrem Korb. Die Taue haben gehalten. Verwundert merkt der kleine Feuerdrache, dass das Wüstenfahrzeug ein wenig hin und her schaukelt. Als er sich umschaut, traut er seinen Augen nicht. Der Sturm hat sie auf dem Wipfel eines Baumes zurückgelassen. Soweit das Auge reicht, nur Baumwipfel. Das muss der Hexenwald sein, denkt Kokosnuss. Der Hexenwald ist eigentlich ein sehr mächtiger hoher Berg, der über und über mit riesigen Bäumen bedeckt ist. Es ist ein ganz anderer Wald als der große Dschungel. Im Hexenwald gibt es keine Lianen und Schlingpflanzen, kein undurchdringliches Dickicht und auch keine gefährlichen Würgeschlangen oder Tiger. Im Hexenwald ist der Boden mit dickem, weichem Moos überzogen. Jede Menge Bären und riesige Eulen wohnen dort. Und es wachsen Büsche mit saftigen roten und blauen Beeren daran. Was willst du hier? Krächzt eine Stimme hinter Kokosnuss. Ich mag keinen Besuch. Schon gar keinen Drachenbesuch. Weißt du das denn nicht? Kokosnuss zuckt erschrocken zusammen. Nur zwei Bäume weiter ragt der Hexenturm aus dem Wald heraus. Und auf dem Dach des Turmes sitzt die dicke Robinia höchstpersönlich. Oh, stottert Kokosnuss. Ich wurde von einem Sturm hierher getragen. Das sehe ich, blafft Robinia verärgert. Das war die windige Sandhose. Kommt jedes Jahr vorbei. Aber was hast du hier in der Gegend zu suchen? Hm? Nun, es handelt sich um einen Notfall. Schnick, schnack, Notfall, dass ich nicht lache. Du willst bestimmt, dass ich dir das Fliegen beibringe, damit du nicht zur Flugschule musst. Ist doch immer dasselbe. Nein, nein, liebe Robinia, darum geht es überhaupt nicht. Ein böser Zauberer hat meine Freundin Mathilda zu Stein verwandelt. Sieh nur. Die dicke Robinia rückt ein Stück vor und reckt nun neugierig ihren Hals. Murmelt sie vor sich hin. Das ist ja mal was Neues, eine Versteinerung. Aber was geht mich das an? Schließlich ruft sie. Warum sollte ich dir helfen? Kokosnuss überlegt. Vielleicht aus Freundlichkeit? Da beginnt die dicke Hexe zu lachen. Sie lacht so schallend, dass ein Schwarm Krähen erschreckt aus den Bäumen aufsteigt und Robinia beinahe vom Dach rutscht. Aber zum Glück hat sie ihren Rettungsring. Aus Freundlichkeit! Krächzt sie und gluckst vor Lachen. Da kennst du uns Hexen aber schlecht. Eine Hexe tut nie etwas aus Freundlichkeit. Schreib dir das gefälligst hinter deine Drachenohren. Kokosnuss wird knallrot. Stimmt, das mit der Freundlichkeit waren ja die guten Feen und nicht die Hexen. Hat er ganz vergessen. Doch da fällt ihm etwas ein. Und wenn ich dir das Feuerspeien beibringen würde? Jetzt rutscht die dicke Robinia noch ein Stückchen weiter über den Rand des Daches. Was? Du, kleiner Wicht, willst mir das Feuerspeien beibringen? Krächzt sie. Dass ich nicht lache. Du kannst ja noch nicht mal fliegen. Aber Kokosnuss lässt sich nicht beirren. Na warte, du dicke alte Hexe. Dir werde ich's zeigen. Denkt er, dreht sich um und sagt, na gut, dann eben nicht. Er nimmt Mathilda vorsichtig aus dem Korb heraus und beginnt in den Baumwipfel zu steigen. Jetzt ruft Robinia eilig, so wartet doch. Sie schnippt mit dem Finger und murmelt ein paar Worte, die Kokosnuss nicht versteht. Da erscheint ein dickes Tau im Turmfenster. Es schlängelt sich durch die Luft bis zu Kokosnuss Wüstenfahrzeug. Komm herüber, kleiner Drache, ruft Robinia. Kokosnuss nimmt all seinen Mut zusammen und balanciert mit Mathilda im Arm hinüber zum Hexenturm. Nicht ein einziges Mal schaut er hinunter, denn dann würde ihm garantiert schwindelig. Als Kokosnuss die Hexenstube betritt, ruft die dicke Hexe Rubinia ihm entgegen. Willkommen, kleiner Drache. Möchtest du einen Tee? Vielen Dank, antwortet Kokosnuss. Aber könntest du zuerst Mathilda wieder lebendig machen? Sie ist schon seit fast 3 Tagen versteinert. Na, mein Lieber, wie war noch gleich dein Name? Kokosnuss. Also, mein lieber Kokosnuss, zuerst bringst du mir das Feuerspeien bei. Also gut, denkt Kokosnuss, was bleibt mir anderes übrig? Doch wie bringe ich einer Hexe das Feuerspeien bei? Am besten, wir gehen zunächst einmal auf den Balkon, sagt er. Hier drinnen ist es zu gefährlich. Die Sache wird natürlich nicht ganz einfach, denn Rubinia hat ja nicht einmal eine Grundausbildung. So muss Kokosnuss mit ihr ganz von vorne anfangen. Luft schlucken, Zungen reiben, Gaumen drehen, Zähne knirschen, Ohren wackeln. Einfach alles. Aber Rubinia ist eine gelehrige Schülerin. Sie übt den ganzen Tag lang. Und am Abend speit sie tatsächlich die ersten kleinen Feuerfünkchen. Juchhe, juchhe, kreischt sie. Ich kann's, ich kann's. Mal langsam, sagt Kokosnuss. Jetzt kommt das Schwierigste, das Dosieren. Aha! Rubinia ist ganz erschöpft. Hab ich einen Durst, stöhnt sie und holt eine Riesenkaraffe Wasser aus der Hexenküche. Dann geht es weiter. Und bald speit die Hexe richtige Feuerstrahlen. Aua! Aua! Au! Schreit sie plötzlich. Siehst du? Sagt Kokosnuss. Was habe ich gesagt? Jetzt hast du dir die Lippen verbrannt. Wasser! Wasser! Schluchzt Rubinia. Und so geht es die halbe Nacht weiter, bis die Hexe beinahe so gut Feuer speit wie ein Feuerdrache. Jetzt muss ich aber schlafen. Morgen früh kümmere ich mich dann um deine versteinerte Freundin. Können wir das nicht gleich machen? Bittet Kokosnuss ungeduldig. Nein, denn diese Aufgabe ist auch nicht so einfach, antwortet Rubinia und schlurft in ihr Hexenbett. Am nächsten Morgen in aller Frühe sitzt Rubinia auf ihrem Sofa und studiert ihr Hexenbuch. Interessant. So. Aha. Interessant. So. Aha. Murmelt sie dabei ununterbrochen vor sich hin. So geht das den ganzen Vormittag lang. Kokosnuss sitzt mit der kleinen Stein-Mathilda dabei und beobachtet die dicke Hexe. Dann, ganz plötzlich, schlägt Rubinia das Buch mit einem lauten Knall zu. Ab in die Küche, ruft sie. Die Hexenküche ist der wichtigste Ort im ganzen Hexenturm. Denn hier hat die Hexe Rubinia alles verstaut, was sie zum Zaubern braucht. Schwere alte Regale stehen und hängen an den Wänden. Darin lagern Hunderte von Gläsern, in denen allerlei seltsame Dinge zu finden sind. Zum Beispiel Schweineleber mit Marzipanfüllung, frittierte Fliegenfühler, gebratene Käferkrallen, eingelegte Regenwürmer, gezuckerte Spinnenbeine, Kamelaugen mit Honigkruste, gedünstete Kuckucksschnäbel, gekochte Schlangenmägen und Blutegel in Pfefferminzsoße. Von der Decke hängen Knoblauch, Tomaten, getrocknete Ratten, Zwiebeln, Lauch, gedörrte Schlangen und geräucherte Fledermäuse. In einem Käfig flattern 2 fröhliche Kolibris. Auf einem Schrank schläft eine große Eidechse und in einer Ecke steht ein alter Ohrensessel. Aber das Wichtigste steht in der Mitte der Hexenküche, der Ofen mit dem Zauberkessel. Rubinia geht zum Kessel und beginnt, einige Zutaten hineinzuwerfen, die Kokosnuss noch nie gesehen hat. Dabei murmelt sie lauter seltsame Worte. Honigkuchen, Malzkaffee, Bittermandeln, Eierschnee, Kieselsteine, Schlangenzahn, Mäuseschwanz und Lebertran, Nase, Popel, Ohrenschmalz, eine gute Prise Salz, noch ein Stück vom Küchenschrank, fertig ist der Zaubertrank. Im Kessel knistert es bedrohlich. Dann ist es plötzlich ganz still. Robinia schlägt den Kochlöffel gegen den Kessel und ruft: Schnick, schnack, Hasenkack, pinke, panke, Schabernack, noch ein wenig Zimt dazu und ein bisschen alter Schuh. Puh. Da macht es Puff im Kessel und eine bunte Dampfwolke steigt zur Küchendecke hinauf. So, sagt Robinia, jetzt stell deine Freundin auf das Tischchen dort. Dann schöpft sie eine große Kelle Zaubertrank aus dem Kessel und schüttet sie über der kleinen Stein-Mathilda aus. Dabei spricht sie leise: 1, 2, 3 Trompete, 4, 5, 6 mit Knete, wird aus Stein ein Stachelschwein. Kokosnuss traut seinen Augen nicht. Das steinerne Grau verschwindet tatsächlich. Doch dafür beginnt Mathilda zu schrumpfen. Sie wird grün und ruft: Quark, Quark. Oh, oh, flüstert Robinia erschrocken. Dann ruft sie: Schnick, schnack, schnick, volle Fahrt zurück. Aus dem grünen Frosch wird augenblicklich wieder die graue Stein-Mathilda. Entschuldige bitte, murmelt sie und holt eine neue Kelle voll Zaubertrank aus dem Kessel. Wieder leert sie sie über Mathilda aus. 1, 2, 3 Rakete, 4, 5, 6 mit Knete, wird aus Stein ein Stachelschwein. Da wird das Grau der kleinen Stein-Mathilda noch grauer. Ihre Stacheln verschwinden, ihre Haut wird ganz faltig, ihre Nase wird lang und länger und sie wächst und wächst und wächst, bis sie mit ihrem riesigen Kopf an die Küchendecke stößt. Ein Elefant! Ruft Kokosnuss erstaunt. Schnick, schnack, schnick, volle Fahrt zurück! Ruft Robinia und diesmal klingt es richtig ärgerlich. Sie holt das dicke Zauberbuch und setzt sich ganz, ganz lange in den Ohrensessel. Aus dem Elefanten ist inzwischen wieder die kleine Stein-Mathilda geworden und Kokosnuss sitzt bei ihr und tröstet sie. Keine Angst, Mathilda. Bald haben wir es geschafft. Und dann musst du mir erzählen, wie es als Frosch und Elefant so war. In diesem Moment schlägt Robinia mit einem lauten Knall das Buch zu. So, die Mückenstacheln fehlen, alles klar. Sie springt auf, holt ein kleines Glas aus dem Regal, öffnet es und schüttet den Inhalt in den Kessel. Da macht es noch einmal ganz laut Puff und wieder steigt eine bunte Rauchwolke zur Decke empor. Robinia nimmt erneut eine Kelle voll Zaubertrank, leert sie über Mathilda aus und murmelt: 1, 2, 3 Rakete, 4, 5, 6 mit Knete, wird aus Stein ein Stachelschwein. Nichts geschieht. Wird aus Stein ein Stachelschwein, schreit Robinia. Und knallt voll Zorn die Kelle auf die kleine Stein-Mathilda. Aua! Ruft plötzlich die kleine Mathilda. Auf einmal beginnt nämlich das steinerne Grau zu verschwinden. Mehr und mehr, bis es endlich ganz verschwunden ist und Mathilda nicht mehr aus Stein und auch kein Frosch und kein Elefant mehr ist, sondern wieder ein richtiges Stachelschwein mit Stacheln und allem drum und dran. Na endlich, ruft Mathilda. Das hat aber gedauert. Glaubt ihr, das macht Spaß, die ganze Zeit über aus Stein zu sein? Juhu, huhu, huhu, singt Kokosnuss. Mathilda, Mathilda, und er nimmt das kleine Stachelschwein in die Arme. Ganz vorsichtig natürlich, wegen der spitzen Stacheln. Einen Tag lang bleiben Kokosnuss und Mathilda noch bei der dicken Hexe Robinia. Denn das Wiedersehen muss gefeiert werden. Robinia backt einen köstlichen Hexenkuchen mit Moorrüben und Zuckerschnecken. Und Mathilda erzählt, wie langweilig das Leben so war als versteinertes Stachelschwein. Aber ein Elefant, meint sie, wäre sie gern noch ein wenig länger gewesen. Je näher der Abend rückt, desto nachdenklicher wird Kokosnuss. Alles in Ordnung mit dir? Fragt Mathilda. Naja, ich frage mich, wie wir zurückreisen sollen. Das Wüstenfahrzeug ist nicht mehr fahrtüchtig. Da mach dir mal keine Sorgen, kichert Rubinia. Ihr werdet so schnell sein wie der Wind. Und die dicke Hexe verschlingt genüsslich 2 dicke Zuckerschnecken. Als die Sonne hinter der Wüste versinkt, holt Rubinia aus einem Schrank 2 Rucksäcke hervor. Die legt ihr an. Und jetzt folgt mir. Kokosnuss und Mathilda folgen Rubinia in die Dachkammer des Hexenturmes. Die Hexe schwingt ihren Zauberstab und ruft: Schnipp, schnapp, schnauf, Dach, klapp auf! Langsam und quietschend öffnet sich das Dach und der funkelnde Sternenhimmel erscheint über dem Turm. Da erst erblicken Kokosnuss und Mathilda die schwere schwarze Kanone, die mitten auf dem Dachboden steht. Rubinia dreht die Kanone in Richtung Drachenbucht. So, alles einsteigen, nur keine Furcht. Das ist wie Karussell und Achterbahn auf einmal, kichert die Hexe. Rubinia, bist du sicher, dass das funktioniert? Fragt Kokosnuss, dem ein klitzeklein wenig die Knie zittern. Aber klar, die meisten meiner Gäste treten auf diese Weise ihren Rückweg an. Und bisher habe ich keine Klagen gehört. Ganz sicher? Fragt nun Mathilda, deren Knie ein klitzeklein wenig viel zittern. Sicher wie Suppenkraut und klar wie Knoblauch, antwortet Rubinia. Und jetzt schnickschnack hinein ins Rohr und gut festgehalten. Ach, und bevor ich es vergesse, wenn ihr in der Luft seid und es wieder abwärts geht, dann zieht einfach an der kleinen Schlaufe unten an eurem Rucksack. Vorsichtig steigen Kokosnuss und Mathilda in das schwarze Kanonenrohr hinein. Mit einem Zischen züngelt plötzlich eine kleine Flamme aus Rubinias Feuerstab. Ach, Papalapap, das brauche ich ja jetzt gar nicht mehr. Hab ich ganz vergessen. Sie löscht die Flamme, holt sehr tief Luft und pustet einen Feuerstrahl gegen die Kanonenlunte. Es zischt und knistert hinter Kokosnuss und Mathilda. Die beiden schließen die Augen ganz fest und halten die Luft an. Dann gibt es einen lauten Knall und hui, fliegen sie in den Nachthimmel hinein. Juhu, ruft Mathilda. Juhu, ruft Kokosnuss. Wir fliegen! Unter ihnen flitzt die große Wüste wie eine Rakete hinweg. Bald überqueren sie die Drachenberge und da ist schon die Drachenbucht. Aber Kokosnuss und Mathilda sind viel zu weit oben. Und es gibt keine Bremse. Erst als sie schon über dem Meer sind, geht es endlich abwärts. Bei 3 ziehen wir an der Schlaufe. 1, 2, 3, ruft Kokosnuss. Schwupp, schwupp, öffnen sich am Sternenhimmel über dem Meer 2 kunterbunte Fallschirme. Langsam segeln die beiden Abenteurer dem Meer entgegen. Kokosnuss, so weit kann ich gar nicht zurückschwimmen. Glaubst du, ich? Aber dann hat Kokosnuss die rettende Idee. Mathilda, rassel einfach wieder mit deinem Schwanz. Das kleine Stachelschwein hat verstanden und rasselt mit aller Kraft. Und gerade als sie nur noch eine mittlere Feuerdrachenlänge vom Meer entfernt sind, erhebt sich der mächtige Kopf von Amadeus aus dem Wasser. Mathilda, ruft er und schüttelt sich vor Freude, dass das Meer Wellen schlägt, so hoch wie die höchsten Bäume im großen Dschungel. Aber wo kommt ihr denn her? Doch bevor Kokosnuss und Mathilda die ganze Geschichte von der Durchquerung der Wüste, vom Hexenturm, von der dicken Hexe Rubinia, von den seltsamen Verzauberungen der kleinen Mathilda und von ihrem rasend schnellen Rückflug erzählen können, landen sie erst einmal genau auf dem Kopf des Meeresdrachen und lassen sich in aller Ruhe von Amadeus in die Drachenbucht zurückbringen. Das Höhlenungeheuer. Das fünfte Abenteuer. Bitte, bitte, Magnus, erzähl mir die Geschichte vom Höhlenungeheuer, das in den bösen Buckeln wohnt, bettelt Kokosnuss. Es ist Schlafenszeit und heute ist Magnus dran mit Geschichten erzählen. Die habe ich doch schon 100 Mal erzählt, sagt Magnus. Bitte, bitte. Magnus seufzt. Also gut. Und Magnus erzählt zum 101. Mal die Geschichte von dem Höhlenungeheuer, das in den bösen Buckeln hinter dem großen See wohnt. Es ist so hässlich, dass jeder, der es sieht, vor Schreck entweder ohnmächtig wird oder sowieso gleich tot umfällt. Stimmt das wirklich? Fragt Kokosnuss misstrauisch. Na, wenn ich es sage, antwortet Magnus und erzählt weiter. Und es stinkt so fürchterlich, dass, wenn der Wind seinen Gestank herüberweht, es einem übel und flau wird im Magen und man reißaus nimmt, so schnell einen die Beine tragen. Wonach stinkt es? Fragt Kokosnuss. Nach allem, was stinkt. Nach faulen Eiern, totem Fisch, Hühnerpipi, Taubenschiet, saurer Milch, alten Socken, schmutziger Wäsche, ranziger Butter und nach Drachenfurz. Nach allem zusammen? Nach allem zusammen, antwortet Magnus. Kokosnuss versucht sich vorzustellen, wie das alles zusammen riecht. Bestimmt nicht gut. Und Magnus berichtet von der Höhle in den bösen Buckeln, die so tief ist und so dunkel, dass sich nicht einmal Glühwürmchen dort hineinwagen. Die bösen Buckel heißen deshalb böse Buckel, weil das Ungeheuer so böse ist, dass sogar der größte und gefährlichste Fressdrache sich niemals dorthin trauen würde. Das Ungeheuer kommt nur nachts aus seiner Höhle, weil es das Tageslicht scheut und es im Dunkeln sowieso viel böser sein kann als im Hellen, erzählt Magnus. Wieso das denn? Fragt Kokosnuss. Keine Ahnung, aber so wird es eben erzählt, antwortet Magnus. Sein Maul ist so groß wie 2 ausgewachsene Feuerdrachen und seine Krallen sind so lang wie die längste Würgeschlange. Wirklich? Fragt Kokosnuss ungläubig. Ja, wenn ich es doch sage, sagt Magnus. Hast du es denn schon einmal gesehen? Träumst du? Da falle ich ja glatt tot um. Und Magnus berichtet davon, dass das Ungeheuer einmal 100 Fressdrachen auf einmal gefressen hat und zum Nachtisch noch einmal 50 kleine Springdrachen mit Sahne. Magnus, sagt Kokosnuss und gähnt. Ja, mein Sohn? Jetzt möchte ich aber schlafen. Du kannst ja morgen weitererzählen. Schade, sagt Magnus und deckt Kokosnuss zu. Dann schlaf gut und träum schön. Aber bevor Kokosnuss einschläft, denkt er noch einmal über das Ungeheuer in der Höhle nach. Das kann doch gar nicht sein. 100 Fressdrachen auf einen Schlag. Das kann er jemand anderem erzählen. Morgen früh frage ich Mathilda, ob sie mit mir zu den bösen Buckeln kommt. Am nächsten Morgen trifft Kokosnuss Mathilda am Rand des Dschungels. Hast du Lust auf eine kleine Expedition? Dauert nur 3 Tage oder so, sagt Kokosnuss. Wohin denn? Och, ich wollte mal zu den bösen Buckeln hinter dem großen See. Dort soll es ganz schön sein. Zu den bösen Buckeln? Ruft Mathilda entsetzt. Ohne mich! Och, bitte, Mathilda, alleine macht es keinen Spaß. Spaß? Machst du Witze? Du weißt genau, dass in den bösen Buckeln das Höhlenungeheuer lebt. Ja, weiß ich. Aber das kommt ja nur nachts aus seiner Höhle. Tagsüber ist das völlig ungefährlich, das weiß doch jeder. Wir schleichen uns in die Höhle, gucken es uns kurz an und schleichen wieder hinaus. Ganz einfach. Eine Höhlenlampe habe ich auch schon besorgt. Ich weiß nicht, sagt Mathilda nachdenklich. Ach komm, Mathilda, bettelt Kokosnuss. Du bist meine beste Freundin und schließlich sind wir doch richtige Höhlenforscher. Zu den bösen Buckeln, denkt Mathilda. Wie schrecklich. aber andererseits wäre ich dann das erste Stachelschwein auf der ganzen Insel, das in der Höhle des Ungeheuers war. Auch nicht schlecht. Und ein bisschen neugierig bin ich ja schon. Also gut, ich komme mit. Aber wir gehen nur ganz kurz in die Höhle und gleich wieder hinaus. Versprochen? Großes Drachenehrenwort, ruft Kokosnuss vergnügt. Bald darauf ist der Bollerwagen mit der Expeditionsausrüstung gepackt. Eine Höhlenlampe, eine Machete, Schlafdecken, Wäscheklammern, einige Kokosnüsse, ein paar Wurzelknollen für Mathilda und sogar ein Sack Karotten sind dabei, um die Fähre über den großen See bezahlen zu können. Kokosnuss und Mathilda wandern am Dschungelrand entlang bis hinauf zum großen See. Dort schlagen sie ihr Nachtlager auf. Am nächsten Morgen, gerade als die Sonne aufgegangen ist, werden sie von einer fröhlichen Stimme geweckt. Schönen guten Morgen. Ich nehme an, Sie möchten auf die andere Seite des Sees? Es ist Herr Biber. Er ist der Fährkapitän. Genau, antwortet Kokosnuss. Für eine Überfahrt nehme ich 10 Karotten, aber ein Blumenkohl wäre auch in Ordnung, sagt Herr Biber. Wir zahlen in Karotten, sagt Mathilda und holt den großen Sack voll Karotten hervor. Herr Biber ist ein ausgezeichneter Kapitän. Gekonnt steuert er das kleine Fährboot durch den großen See. Sehr gut machen Sie das, Herr Biber, sagt Kokosnuss. Vielen Dank. Wissen Sie, ich bin schon ein alter Hase im Fährgeschäft, wie man so sagt. Da kenne ich so manchen Kniff. Sagen Sie, haben Sie schon einmal das Höhlenungeheuer gesehen? Aber nein, mein junger Freund, wo denken Sie hin? Ich verkehre nur am Tage. Im Land der bösen Buckel arbeitet niemand in der Nacht. Allerdings, ein Freund von mir hat das schreckliche Ungeheuer einmal gesehen. Ganz früh am Morgen war das. Es sah angeblich furchtbar aus. Ein ganz rot verschmiertes Maul soll es gehabt haben, jawohl. Ist Ihr Freund denn nicht gleich tot umgefallen, als er das Ungeheuer erblickte? Wundert sich Kokosnuss. Naja, er hat nur ganz kurz hingeguckt und ist dann schnell weggelaufen, antwortet Herr Biber. Dann singt er das Lied vom Höhlenungeheuer. In den Bergen hinterm See gibt's kein Haus und auch kein Reh, denn da wohnt das schrecklichste, hässlichste und grässlichste Ungeheuer dieser Welt. Das nur macht, was ihm gefällt. Jagen, fressen und erschrecken, wer es sieht, muss sich verstecken. Stinken tut das Untier auch, wie ein Kübel voller Jauch. Zotteln hat es ganz schön lange, länger als die Würgeschlange. Scharf wie Messer sind seine Krallen, die Augen rot wie Feuerquallen. Die Zähne sind so spitz wie Nägel, das Maul so blutig wie beim Igel. Es ist so groß wie 1000 Kühe, 10 Drachen frisst es ohne Mühe. Haps hinein in seinen Schlund, frisst sich dick und kugelrund. O Kapitän, reiß Rom dein Steuer. Bleib den bösen Buckeln ferne, denn dort lebt das Ungeheuer. Das hat dich zum Fressen gerne. Wer es ansieht, der ist tot. Drum bleibe drin in deinem Boot. Herr Biber hat eine sehr schöne Stimme. Und als er fertig gesungen hat, wird es ganz ruhig in dem kleinen Boot. Nur das Plätschern der Wellen ist zu hören. Denn Kokosnuss, Mathilda und Herr Biber sind ganz in Gedanken versunken. Jeder denkt an das schreckliche Höhlenungeheuer. Herr Biber, unterbricht Kokosnuss die Stille. Wissen Sie, wo sich die Höhle des Ungeheuers befindet? Das ist ganz einfach, antwortet Herr Biber. Sie folgen einfach dem grauenhaften Geruch, dann kommen Sie automatisch zu dem schrecklichen Ungeheuer. Außerdem ist die Höhle auch ausgeschildert. Sie müssen nur auf die Schilder achten. Ich wünsche Ihnen einen schönen Aufenthalt, sagt Herr Biber, als er Kokosnuss und Mathilda bei den bösen Buckeln abgesetzt hat. Und ich gebe Ihnen einen guten Rat. Falls Sie über Nacht bleiben, suchen Sie sich ein sicheres Versteck. Sehnsüchtig schaut Mathilda der Biberfähre nach. Wollen wir nicht einfach hier ein großes Loch graben und uns darin verstecken und mit der nächsten Fähre wieder zurückfahren? Wir haben doch die bösen Buckel jetzt ganz aus der Nähe gesehen. Aber Mathilda, die Expedition geht doch jetzt erst richtig los. Du brauchst keine Angst zu haben. Ich habe alles genau ausgerechnet. Das Ungeheuer schläft im Moment noch tief und fest. Da kann überhaupt nichts passieren, beruhigt Kokosnuss das kleine Stachelschwein. Und wenn es nun doch nicht schläft? Natürlich schläft es. Es ist doch die ganze Nacht über auf der Jagd. Das ist furchtbar anstrengend. Da ist es am Tage ganz arg müde. Ist doch logisch, oder? Ja, schon, sagt Mathilda. So machen sie sich schließlich auf den Weg durch die bösen Buckel. So böse sehen die Buckel gar nicht aus, denkt Mathilda. Eigentlich sind sie richtig schön, ganz bunt und voll blühender Blumen. Bald sehen sie das erste Schild. Aha, da geht es lang, sagt Kokosnuss. Hier riecht es aber seltsam. Mathilda rümpft die Nase. Immer dem Geruch nach, sagt Kokosnuss aufgeregt. Der seltsame Geruch wird immer stärker. Igitt, wie eklig, murmelt Mathilda. Hier sind wir goldrichtig, freut sich Kokosnuss. Die beiden folgen noch eine ganze Weile dem Gestank. Von Zeit zu Zeit entdecken sie auch ein Schild am Wegrand. Und als die Sonne ganz oben am Himmel steht, liegt der Eingang zu einer riesigen Höhle vor ihnen. Das muss die Höhle des Ungeheuers sein, flüstert Kokosnuss. Mathildas Knie zittern plötzlich wie Wackelpudding. Ängstlich springt sie auf Kokosnuss Rücken. Halt dich gut fest, sagt der kleine Drache. Er nimmt die Machete in die eine und die Höhlenlampe in die andere Hand. Dann schleicht er auf Zehenspitzen in die Höhle hinein. Hier stinkt's ja schrecklich, jammert Mathilda. Hier, klemm dir auch eine Wäscheklammer auf die Nase. Und jetzt ganz leise, sagt Kokosnuss. Das Licht der Höhlenlampe reicht 3 Drachenschritte weit. Und danach ist es so dunkel wie in einer Kiste ohne Fenster. Vorsichtig schleicht Kokosnuss in die Höhle hinein, Schritt für Schritt. Die Kerze in der Lampe flackert hin und her und die Schatten an den Höhlenwänden flackern mit. Plötzlich hält Kokosnuss inne. Hörst du? Fragt er. Von ganz weit aus der Finsternis dringt ein Schnarchen zu den beiden Freunden. Ach, du dickes Ei, flüstert Mathilda. Jetzt wissen wir, dass das Ungeheuer schläft. Läuft ja alles bestens, sagt Kokosnuss leise. Bald steigt der Gestank trotz der Wäscheklammern in die Nasen. Es ist wirklich ein sehr, sehr schrecklicher Gestank. Das Schnarchen ist jetzt so laut, dass Kokosnuss seine eigenen Schritte nicht mehr hört. Als sie um die Ecke biegen, liegt es vor ihnen, das Höhlenungeheuer. Das soll das Höhlenungeheuer sein, schreit Mathilda in Kokosnuss Ohr. Das sieht ja aus wie ein Riesenberg von Zotteln. Auch Kokosnuss ist sehr verwundert. Er hatte sich das Ungeheuer viel schrecklicher vorgestellt. Wo es wohl die vielen scharfen Reißzähne und die spitzen Krallen hat, die so lang sind wie Würgeschlangen. Da plötzlich verstummt das Schnarchen. Und das Ungeheuer schmatzt und schluckt so laut wie eine alte Dampflokomotive. Kokosnuss duckt sich und hält die Lampe etwas tiefer und bekommt Knie so weich wie Himbeerjoghurt. In diesem Augenblick, oh nein, muss Mathilda niesen. Immer im falschen Moment. Mit einem Mal herrscht Stille in der Höhle. Das Ungeheuer stutzt. Dann öffnet es ein Auge, aber nur ein klein wenig. Als es die Höhlenlampe erblickt, klappt es beide Augen, so groß wie Riesenpfannkuchen, weit auf. Es reißt die Arme hoch. Hilfe! Mit einem lauten Schrei macht das Ungeheuer einen Satz bis zur hintersten Höhlenwand. Kokosnuss und Mathilda stehen noch immer wie angewurzelt auf derselben Stelle. Ihnen ist ein solcher Schreck in die Glieder gefahren, dass sie ganz vergessen haben, laut zu schreien oder wegzulaufen. Da fängt Mathilda an, leise zu flüstern. Hast du die Zähne gesehen? Ganz rot. Ja, flüstert Kokosnuss zurück. Aber die Zähne sind gar nicht spitz, eher rund. Und jetzt, da er sieht, dass das riesige, zottelige Ungeheuer zitternd an der gegenüberliegenden Höhlenwand hockt, fasst er sich ein Herz und sagt laut, Entschuldigung, Herr Höhlenungeheuer, wir wollten Sie gar nicht erschrecken, nur besuchen wollten wir Sie. Da fällt ihm ein, dass sie immer noch die Wäscheklammern auf der Nase haben und die Machete in der Hand. Nimm die Wäscheklammer ab, das ist sonst unhöflich, flüstert er Mathilda zu. Mathilda gehorcht und wundert sich sehr, dass das Ungeheuer sie nicht schon längst gefressen hat. Nun räuspert sich das Ungeheuer und blinzelt mit einem Auge zu Kokosnuss und Mathilda hinüber. Ich heiße gar nicht Höhlenungeheuer, sondern Balduin. Aha, antwortet Kokosnuss. Herr Balduin, sehr erfreut. Und ich bin der kleine Drache Kokosnuss und dies hier oben ist meine Freundin Mathilda, das Stachelschwein. Wir sind nämlich Höhlenforscher. Sehr erfreut, sagt Balduin, der gar nicht Ungeheuer heißt, und lehnt sich an die Höhlenwand. Ich bekomme sehr selten Besuch, deshalb habe ich mich ein wenig erschreckt. Warum bekommen Sie denn so selten Besuch? Fragt Mathilda. Ehrlich gesagt, weil alle denken, ich sei ein furchtbares Ungeheuer. Wer will denn schon ein furchtbares Ungeheuer besuchen? Das ist verständlich, sagt Mathilda. Finden Sie denn, dass ich wie ein furchtbares Ungeheuer aussehe? Aber nein, beruhigt Mathilda den großen Balduin. Sie riechen aber etwas streng, sagt Kokosnuss. Finden Sie? Fragt Balduin. Etwas, antwortet Mathilda. Da hat Kokosnuss eine Idee. Haben Sie Lust, mit uns baden zu gehen? Es ist herrliches Wetter draußen. Oh, antwortet Balduin. Vielen Dank für die Einladung, aber ich verlasse meine Höhle nur in der Nacht. Aber warum denn? Weil sich alle immer so sehr erschrecken und weglaufen, wenn sie mich sehen. Das ist auf die Dauer doch anstrengend. Das ist verständlich, sagt Mathilda wieder. Ach, kommen Sie, beharrt Kokosnuss. Sie werden sehen, ein Bad im See wird Ihnen gut tun. Aber meine Augen sind gar nicht mehr an das Sonnenlicht gewöhnt. Haben Sie denn keine Sonnenbrille? Fragt Mathilda. Sagt Balduin. Da müsste ich mal nachschauen. Er tapst zu einer großen Kiste. Dabei weht ein Schwall von Zottelgestank zu Kokosnuss und Mathilda herüber. Es stinkt so fürchterlich, dass sich die beiden wenigstens ganz kurz heimlich die Nase zuhalten müssen. Wusste ich es doch. Hier ist sie, ruft Balduin und zeigt stolz eine schöne, große, schwarze Sonnenbrille. Na bitte, sagt Kokosnuss zufrieden. Dann brechen wir auf. So gehen Kokosnuss, Mathilda und Balduin durch die blühenden Wiesen der bösen Buckel. Eigentlich, denkt Kokosnuss, sollten die bösen Buckel gar nicht böse Buckel heißen, sondern bunte Buckel. Überall um sie herum raschelt es in den Büschen und Sträuchern. Das sind die anderen Tiere, flüstert Mathilda Kokosnuss ins Ohr. Sie flüchten. Aber der riesige Balduin hat es wohl auch gehört und sagt traurig, Seht ihr nun, alle rennen vor mir davon. Und tatsächlich, nur ein paar ganz neugierige und vorwitzige junge Hasen und zwei Maulwürfe trauen sich näher heran. Da plötzlich vernehmen Kokosnuss und Mathilda ein tiefes, lautes Brummen hinter sich. Erschrocken drehen sie sich um. Entschuldigung, sagt Balduin, das war mein Magen. Ich habe einen ungeheuren Hunger. Nun bekommen es Kokosnuss und Mathilda mit der Angst zu tun. Denn wer weiß, Balduin scheint zwar ganz lieb zu sein, aber was macht er, wenn er Hunger hat? Er frisst. Doch bevor die beiden Freunde einen klaren Gedanken fassen können, hat sich der riesige Balduin bereits über einen großen Johannisbeerstrauch hergemacht und schmatzt so laut wie 20 Nilpferde. Johannisbeeren, jauchzt er. Ich liebe Johannisbeeren. Und seine Zähne und sein Maul triefen über und über vor lauter Johannisbeersaft. Ach so, daher also die roten Zähne, denken Kokosnuss und Mathilda erleichtert. Fressen Sie denn gar keine Tiere, Herr Balduin? Fragt Mathilda vorsichtshalber. Tiere? Igittigitt, antwortet Balduin und schmatzt weiter nach Herzenslust Johannisbeeren. Wenn Sie fertig gegessen haben, Herr Balduin, dann sollten wir bald gehen, damit wir noch vor Ankunft der Biberfähre ein Bad im See nehmen können, sagt Kokosnuss. Kein Problem, antwortet Balduin und schon läuft er hinunter zum See. Mit einem mächtigen Satz springt er ins kühle, klare Wasser. Es gibt eine Welle so hoch wie zwei Palmen und Kokosnuss und Mathilda müssen schnell in Deckung gehen. Juhu! Ruft Balduin. Ist das schön? Nicht so hoch springen, Herr Balduin. Wir möchten doch auch noch baden, rufen die beiden. Und dann baden alle drei gemeinsam. So lange, bis Balduin kein bisschen mehr stinkt. Da, seht, ruft Mathilda plötzlich. Herr Biber kommt. Aber als Herr Biber den großen Balduin entdeckt, kriegt er einen Riesenschreck und stoppt seine Fähre mitten auf dem See. Herr Biber, so kommen Sie schon, ruft Kokosnuss. Das ist Herr Balduin und er ist überhaupt nicht gefährlich. Aber Herr Biber rührt sich nicht vom Fleck. Er frisst nur Johannisbeeren, ruft Mathilda so laut sie kann. Ehrenwort, rufen Kokosnuss und Mathilda gleichzeitig. Jetzt wird Herr Biber doch neugierig und beginnt, die Fähre langsam in Richtung Ufer zu führen. Wirklich wahr? Fragt er. Wirklich wahr, Herr Biber, sagt Kokosnuss. Ganz vorsichtig legt die Fähre an. Darf ich vorstellen? Sagt Kokosnuss. Dies ist Herr Biber, der Fährkapitän, und dies ist Herr Balduin. Wenn wir alle auf Ihre Fähre passen, würden wir gerne übersetzen. Wir haben Herrn Balduin nämlich ins Drachenlager eingeladen. Herr Biber hat noch immer sehr weiche Knie, denn ein richtiges Ungeheuer, noch dazu ein so großes, hatte er bisher nicht an Bord. Aber dann schluckt er einmal kräftig und sagt mit biberfester Stimme, »Aber natürlich passen alle auf meine Fähre. Das ist gar kein Problem. Bitte steigen Sie ein.« Und als Herr Biber bemerkt, dass der große Balduin zwar ziemlich riesig und schwer, aber ansonsten ganz harmlos ist, arbeitet er noch ein bisschen schneller mit seiner Ruderstange, denn er kann es nun kaum erwarten, im Biberdorf zu berichten, dass er, Herr Biber, der Fährkapitän, das echte, richtige Ungeheuer mit seiner Fähre über den See gebracht hat. Bald treffen Kokosnuss, Mathilda und Balduin im Drachenlager ein. Aber weit und breit ist kein Drache zu sehen. Nanu? Fragt Kokosnuss erstaunt. Warum ist denn keiner hier? Da fällt ihm ein, dass heute ja Suppentag ist. Vor jeder Vollmondnacht kochen die Drachen einen Riesentopf voll Suppe. Und danach feiern sie die ganze Nacht hindurch ihr Drachenfest. Auf zum Suppenplatz, ruft Kokosnuss vergnügt. Aber auch der Suppenplatz ist wie leer gefegt. Nur der große Suppenkessel steht dort und die Suppe köchelt vor sich hin. Mmh, murmelt Mathilda. Wie das duftet. Kokosnuss schaut sich ratlos um. Wo die nur alle sind? Da hört er von oben eine leise Stimme. Kokosnuss, Kokosnuss, pass auf, hinter dir. Kokosnuss schaut sich um. Aber da stehen nur Mathilda, Balduin und der Bollerwagen. Dann blickt er nach oben, wo die Stimme herkam. Das kann doch nicht wahr sein. Dort oben in der Baumkrone sitzt sein Vater Magnus. Daneben sitzt seine Mutter Mette. Und im Baum nebenan hocken Onkel Ingmar und Tante Lotte und auch alle anderen Bäume stecken voller Feuerdrachen. Was macht ihr denn da oben? Ruft Kokosnuss hinauf. Seid ihr unter die Kletteraffen gegangen? Psst, zischt Magnus und zeigt aufgeregt hinter Kokosnuss. Hinter dir steht ein schreckliches Ungeheuer, flüstert Mette. Ein was? Fragt Kokosnuss. Ein furchtbar schreckliches Ungeheuer. Ein furchtbar schreckliches Ungeheuer, flüstern Mette und Magnus. Das dort hinter mir. Aber das ist doch kein Ungeheuer, das ist mein Freund Balduin, ruft Kokosnuss. Und mein Freund ist er auch, meldet sich Mathilda und springt mit einem mächtigen Stachelschweinsatz in Balduins Arme. Das erschreckt die Drachen in den Bäumen so sehr, dass sogar die Baumstämme wie bei einem Erdbeben zittern. Aber dann sehen sie, dass gar nichts Schlimmes passiert. Im Gegenteil, das riesenhafte Zotteltier hält die kleine stachelige Mathilda ganz vorsichtig in seinen Armen. Nun beginnen die Drachen allmählich hinab auf den Suppenplatz zu klettern, um sich Balduin aus der Nähe anzuschauen. Und richtig, wer ganz genau hinschaut, der sieht, dass der große Balduin das liebste Ungeheuer der Welt ist. Mette und Magnus schließen Kokosnuss in ihre Arme. Und bald beginnt das fröhlichste Drachenfest, das die Dracheninsel je erlebt hat. Freunde, jetzt ist's wirklich ganz schön spät. Ja, leider. Wenn auch diese Geschichte nun zu Ende geht, bleib ich doch euer kleiner Drache Kokosnuss. Ich freue mich aufs nächste Mal, für heute ist Schluss. Aber nur für heute? Das war der kleine Drache Kokosnuss. Ich sende euch einen feurigen Abschiedsgruß. Dann will ich jetzt mal nach Hause gehen und sag euch von ganzem Herzen auf Wiedersehen. Das war der kleine Drache Kokosnuss. Ich sende euch einen feurigen Abschiedsgruß. Dann will ich jetzt mal nach Hause gehen und sag euch von ganzem Herzen auf Wiedersehen und tschüss, bis zum nächsten Mal.